Ja, herzlichen Dank für diese konzentrierte, sehr dialektische, sehr anregende Darlegung. Lass mich noch ein bisschen die Zeit des Redens mit Wasser komplettieren. Das finde ich hochspannend, eben auch gerade, wie Sie die verschiedenen Ebenen miteinander verknüpfen. Man merkt es auch nochmal als Leser, Leserin, wenn man von A bis Z das Buch liest, jetzt war es ja die Zusammenfassung. Das finde ich sehr beeindruckend und eben auch beeindruckend, diesen gelungenen Versuch, wie ich denke, den Eindruck habe, kritisch das zu sehen und zugleich, ich würde jetzt fast sagen, empathisch, also einfühlend in das Bewusstsein des zionistischen Israel, was ja sicherlich nicht monolithisch ist, aber empathisch und dennoch kritisch. Das finde ich eine sehr gute Zusammenstellung. Ich bin jetzt, nachdem ich diesen Abschnitt nochmal gehört habe, ein bisschen versucht, von meinen Fragen, die ich mir überlegt habe, eigentlich zuerst die letzte zu nehmen, bei der es um den regionalen Frieden geht. Also meine Idee ist eigentlich, so ein bisschen mich durchzurobben von A bis Z des Buches, durch die verschiedenen Kapitel. Ich denke aber, in dieser Zusammenfassung ist mir beim Hören nochmal deutlich geworden, spielt eben die Friedensideologie eine besondere Rolle und ist vielleicht auch so, wenn man es das erste Mal hört, nicht so sofort verständlich, während die grundlegenden, diese Basisdinge wie der Landmythos und der Sicherheitsmythos vielleicht eingängiger sind. Deswegen mit Ihrem Einverständnis würde ich das zuerst machen und nicht das erste zum ersten Kapitel. Nochmal zu der Frage des regionalen Friedens, dem ist eben auch ein ganzes Kapitel gewidmet. Sie gehen ja eben vom Begriff der israelischen Friedensideologie aus, die, ich sage das jetzt mal etwas banaler und primitiver, die Frieden sagt, aber Frieden auf der Basis gleicher Rechte gerade vermieden hat. Und durch den sogenannten Oslo-Friedensprozess, der wäre dann ja eben ein paradigmatisch, ein modellhaftes Beispiel dafür. Da gibt es ja den Satz, den Sie auch zitieren, dass Oslo im Grunde eine Fortsetzung der Besatzung mit friedlichen Mitteln geworden sei. Diese Konstellation gab es ja wohl offenbar schon zu Beginn des Zionismus und was man auch sagen kann, dass im Laufe der, also das, was es zu Beginn des Zionismus gab, was die Stellung der Palästinenser anbelangt, die sozusagen eben die Outsider sind, ist eigentlich ja durch Oslo fast noch stärker geworden. Die Abriegelung und Teilung, Abtrennung, die Kolonialpolitik und die Zerstückelung des palästinensischen Landes. Sie sagen ja nun, dass Oslo eigentlich das letzte Kapitel des sogenannten Linkszionismus ist. Der spielt ja hier eine besondere Rolle. Wobei der Begriff links hier nicht ganz im landläufigen Sinn ja verwendet wird natürlich, denn dieser Linkszionismus, also der Zionismus der Arbeitspartei, ist ja eigentlich über viele Jahrzehnte hinweg die herrschende politische Kraft in Israel gewesen. Und Shimon Peres ist ja in ihrem Buch auch nicht ohne Grund sozusagen der Repräsentant, weil er ein Mensch der frühesten Jahre ist und heute noch in gewisser Weise jedenfalls politisch aktiv. Da ist jetzt meine Frage, die sich daran anschließt, wenn wir vom Linkszionismus, also links in Anführungszeichen, sprechen und von dessen Abgesang, dann ist es natürlich naheliegend, auch vom Rechtszionismus zu sprechen, von den rechten Strömungen, mit denen wir es ja heute mehr zu tun haben. Unterscheiden die sich in wesentlichen Dingen oder wo unterscheiden die sich? Ja, also für die Palästinenser unterscheiden sie sich so gut wie nicht. Für die Palästina-Frage bzw. für die Verwirklichung des zionistischen Projektes im Lande, was beide Lager als Eretz Israel betrachten, unterscheiden sie sich nicht. Sie kooperieren vielmehr über die Jahre hinweg, damit das Projekt erfolgreich wird, weil das Ziel der beiden Lager ist relativ ähnlich. Ich würde sagen, sie unterscheiden sich vielmehr über die Art und Weise, wie sie das vermarkten, wie sie das darstellen und ich würde sagen auch, wie sie das verstehen. Ja? Die Wenn ich von der Friedensideologie spreche, dann muss ich betonen, da beziehe ich mich dabei auf die Linkszionisten. Sie glauben fest daran oder haben im Laufe der Jahre, ich weiß nicht, seit 10 Jahren ist das nicht mehr der Fall. Man kann von einer Wende reden in der Intifada von 2000, in die zweite Intifada. Aber die Friedensideologie ist, wie gesagt, Teil daran glauben die oder haben die Linkszionisten geglaubt, die Rechtszionisten und die sozusagen religiösen Zionismus haben wenig Bezug zu dem Begriff Frieden. Nicht, dass sie in bestimmten Situationen es nicht gemacht haben, wie Menachem Begin 1978, das wissen wir, dass da der Frieden mit Ägypten durch eine rechte Regierung erzielt worden ist. Aber in der politischen Kultur des Landes wird der Frieden durch den Linkszionisten, das ist, sei ihr Werk, sie seien in der Lage, das das durchzuführen, sozusagen. Wichtig ist, also in diesem Zusammenhang, ist der innenisraelische Debatte zwischen Linkszionisten und Rechtszionisten. Sie glauben fest daran, dass es einen Unterschied gibt. Die einen wollen doch die Zwei-Staaten-Lösung, oder sie meinen, also die Linkszionisten meinen, das sei im Endeffekt die Lösung. Die Rechtszionisten sprechen ausdrücklich dagegen, zusammen mit den, natürlich mit den nationalreligiösen, mit dem religiösen Zionismus. So, insofern, das ist das, was der politische Diskurs am Leben hält, kann man so sagen. Und noch dazu kommt, dass die Linkszionisten, wenigstens historisch gesehen, dann glauben, dass sie ein anderes Verhältnis zu den Goyim, zu den Nichtjuden, beziehungsweise zu dem Westen aufbauen können, währenddessen die Rechtszionisten und die Nationalreligiösen weniger darauf achten, wie die Welt uns sieht, wie die Welt uns wahrnimmt. Ja? Deswegen für die Diskurs der Linkszionismus ist mehr so, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man den Bezug zu dem Westen nicht verliert. Also das ist, dass man im Kontakt bleibt und das Einvernehmen des Westen auch für die Kriegspolitik, wenn es zum Irankrieg kommen sollte, dann müsste der Westen mit dabei sein. Also Alleingang kommt für die Linkszionisten nicht in Frage. Ja, danke schön. Damit, denke ich, haben wir auch dann sozusagen die politische Landkarte jetzt relativ grob, aber wir werden es auf keinen Fall schaffen, Unterschattierungen zum Beispiel des Rechts Zionismus hier noch zu erarbeiten, aber die politische Landkarte so ein bisschen abgegriffen, ein bisschen angeschaut. Da würde ich dann jetzt nochmal vom Anfang an meiner Fragen, von der ersten Frage her, ins Grundsätzliche gehen, also in die Basis gehen, die ersten Kapitel auch Ihres Buches, und also zunächst mal so ein bisschen kreisen um diesen Begriff, das zionistische Israel. Sie sagten ja schon, also es kam ja so ein bisschen auch raus in Ihrer Formulierung, einem Eingangsstatement, dass es auch ein anderes Israel sozusagen geben müsste oder andere Aspekte sozusagen Israel. Das lasse ich ja jetzt mal außen vor, sondern gehe mal tatsächlich noch zum Zionismus als Basis und nochmal auch zu dem Landmythos. Sie haben ja in der Zusammenfassung, die Sie am Anfang vorgelesen haben, eben deutlich gemacht, dass dieser Mythos des Landes von der sogenannten Judaisierung des Landes etc. es eben unmöglich macht, dem Zionismus das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser anzuerkennen und dass in der zionistischen Utopie eigentlich kein Platz für die Palästinenserinnen und Palästinenser ist, das ist jetzt meine Formulierung, also zumindest dann, wenn Zionismus bedeutet, ein Land zu schaffen, das so jüdisch ist, wie England englisch ist, wie das klassische Formulierung lautet. Bin jetzt nicht sicher, dass dieses Zitat in Ihrem Buch auch ist, aber wenn man das so radikal nimmt, dann ist ja eigentlich gar kein Platz für die Palästinenser und zumindest gibt es keinen sicheren Platz. Die Idee, dass eben eine Trennung stattfinden müsse, das schildern Sie sehr ausführlich dort auch und sehr anschaulich, ist schon sehr früh entstanden bei zionistischen Denkern, als es eigentlich das Staatsvolk des zukünftigen sogenannten oder nicht sogenannten jüdischen Staates noch gar nicht gab. Dass aber auf jeden Fall eine Trennung nötig sein werde. Diese Trennung hat sich dann realisiert als Trennung hinter Mauern, die ist existiert. Das Zweite, was eben höchstens zugelassen werden kann, ist eine schrittweise Verdrängung. Die ist auch eigentlich eine Tatsache geworden durch die Jahrzehnte, so wäre meine These. Jetzt würde ich gerne doch nochmal, was heißt gerne, aber es erscheint mir angemessen, die gegenwärtige Situation hineinbringen, den gegenwärtigen Krieg gegen Gaza, was ja vor allem ist, natürlich nicht nur ist, aber ich glaube, es ist deutlich, wer die Hauptopfer sind. Die extreme asymmetrische Gewalt, die ist deutlich. Und Sie erwähnen an einer bestimmten Stelle, oder ich glaube an mehreren Stellen sogar, wie in dem zionistischen Geschichtsbewusstsein bei der Betrachtung der Palästinenser die zionistische Geschichte der Landnahme, der Vertreibung, Verdrängung der Palästinenser überhaupt nicht mehr existent ist. Da zitieren Sie einen Beitrag eben von Shimon Peres, der beschreibt da über die Palästinenser alles Mögliche, eigentlich aus einer kolonialistischen Perspektive, sehr von oben herab, und sagt, naja, die sind aber auch irgendwie entwicklungsfähig. Und da kommt überhaupt nicht mehr vor, dass die Palästinenser so gar nicht wären, wie sie heute sind, wenn eben diese Kolonialisierung, dass sie gar nicht zu denken sind ohne diese Kolonialisierung. Das fiel mir jetzt auf beim Krieg gegen Gaza, dass fast niemand darauf hinweist, dass die Mehrheit der Bevölkerung des Gazastreifens, der palästinensischen Bevölkerung, aus Menschen besteht, die selbst oder deren ältere Verwandte aus den benachbarten Teilen Palästinas, des historischen Palästinas oder wie man es immer nimmt, stammen und von dort eben vertrieben sind oder geflohen sind im Zuge der Nakba. Gott sei Dank sind einige weisen darauf hin, unter anderem in der Stellungnahme der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost, die Sie dort vorne finden, wird darauf hingewiesen. Und da mir erscheint, dass das so eine typische Abspaltung ist, wie Sie sie eben auch in dem Text von Shimon Peres beschreiben, dass eben dort der Prozess der Verdrängung gar nicht mehr drin enthalten ist. Was jetzt das Spannende ist noch zusätzlich für mich, ist, dass es in den westlichen veröffentlichten Meinungen Medien das restlos übernommen wird, dass dort also die israelische Geschichtssicht, die ja eigentlich, können wir sagen, würde ich sagen, unrealistisch ist, die verschiedene Prozesse, die zusammengehören, auseinandertrennt und sagt, das gab es doch gar nicht da, dass dieses voll übernommen wird von westlichen Medien und die palästinensischen Erfahrungen und das Narrativ ja fast nicht vorkommen. Wenn ich das so betrachte und so sage, bin ich dann zu nah und zu sehr beeinflusst von den aktuellen Ereignissen? Würden Sie mir da recht geben oder würden Sie das auch als Anwendung dieser These, die Sie an anderer Stelle entwickelt haben, sehen oder wie wäre Ihr Urteil darüber? Also genau die Frage habe ich nicht verstanden, aber ich versuche es trotzdem. Nein, weil Sie versuchen vieles zu sagen, ja. Und wahrscheinlich, ich verstehe auch, also Sie haben es sehr intensiv gelesen, das sieht man. Aber was ich, also zu dem Westen, dass der Westen das israelische Narrativ übernommen hat, das wissen wir mehr oder weniger. Also das ist Teil der Berichterstattung und das ist relativ, also sehr traurig. Aber für Israel, für einen Shimon Peres, der über 6 Jahrzehnte hinweg eine Politik macht, also unter anderem Sicherheitspolitik, können die Palästinenser nicht ganz weg sein, weil die ganze Sicherheitspolitik basiert darauf, dass man die Palästinenser in irgendeine Form unter Kontrolle bekommt. Ja? Die inzwischen 5 Millionen Palästinenser kann man nicht wegdenken. Aber trotzdem gibt es Methoden, also der israelische Diskurs, wie sie sich im Laufe der Jahre entwickelt hat, ist so, dass man die Palästinenser, die wenigstens, die in den besetzten Gebieten, aber auch die im Kernland Israel leben, also sogenannte die israelische Araber, die Staatsangehörige sind, man hat einen Weg gefunden, sie weg von dem Bewusstsein, vom alltäglichen Bewusstsein wegzubekommen, so dass man bei dem eigenen sozusagen zionistische Utopie bleibt, also des Zionismus, so wie Peres, wenn ich zitieren will, er sagt, der Zionismus ist da für die Juden, für die Rechte der Juden aufrechtzuerhalten. Und für ihn ist es ganz selbstverständlich, dass es die Trennung gibt zwischen uns Juden, und darum geht es bei der jüdischen Nationalstaatlichkeit, ein Staat, ein jüdischer Staat für die Juden, und zwar in Eretz Israel, möglichst das Ganze, wenn es geht. Aber da es nicht geht, dann braucht man das Militär, Sicherheitspolitik und alles, und Mauer als Beispiel, alles, was trennt. Und wenn das Militär das schafft, mit Hilfe einer, das nennt sich militärische Besatzung, oder wenn das Militär das schafft, diese Trennung aufrechtzuerhalten über so viele Jahre hinweg, dann ist es irgendwann auch nicht in dem politischen Diskurs, im Alltagsdiskurs. Und insofern kann man es erklären. Es gibt das Militär, der das übernimmt, diese Trennung übernimmt, und wir hier in unserem Kernland, imaginierten Kernland, unsere jüdische Stadt haben dürfen. Ja? Und insofern gibt es diese Möglichkeit doch, und das ist Realität in Israel. Die Palästinenser gelten als Feinde, klar, Feinde, aber verdrängte Feinde, weil sie schwächer sind. Man kann sie unter Kontrolle haben, oder sie meinen, sie unter der Kontrolle zu haben. Aber letztendlich sind die Palästinenser für das zionistische Problem das Problem schlechthin. Ja, ja, ich werde mich bemühen, die nächste Frage einfacher oder unkomplizierter zu stellen. Aber im Grunde genommen, wenn bei einer komplizierten Frage von mir eine klare Erklärung von Ihnen folgt, dann ist der Zweck hier erfüllt, und das war ja der Fall. Aber ich werde mich da bemühen, mich zu bessern. Hauptsache, ich verstehe die Fragen. Ja, okay. Es geht mir jetzt nochmal um den Zionismus von der Basis her und um seine Charakteristika, wie Sie sie auch beschreiben. Und es geht mir zunächst mal um diese verschiedenen Elemente, die ja nicht selbstverständlich sind. Also die Tatsache, dass die Palästinenser so gesehen werden, wie sie gesehen werden, hat natürlich mit diesem Landmythos zu tun. Aber ich denke, die herrschaftliche Sichtweise und Politik hat auch mit dem Herkommen vom Kolonialismus her zu tun. Da weisen Sie ja auch darauf hin, dass der Zionismus im Kontext des europäischen Kolonialismus entstanden ist. Oder genauer gesagt eben noch, dass er eben auch Elemente des Orientalismus aufweist, also nach etwa Zeit, dass eben der Zionismus sich verstand und versteht als Teil des sogenannten Okzidents. Das ist eine Konstruktion, der dem sogenannten Orient, das ist auch eine Konstruktion, gegenübergestellt wird. Und insofern ist es dann ja auch nicht so verwunderlich von dieser Geschichte her, dass die westlichen Medienöffentlichkeiten die israelische Sichtweise übernehmen, weil es ein Stamm ist, ein kolonialistisches, gleiches, ähnliches koloniales Denken. Das ist mir wichtig, zunächst mal nochmal darauf hinzuweisen, dieses koloniale Element. Das ist natürlich nicht das Einzige, das wäre vollkommen falsch. Sie weisen eben auch darauf hin, dass die jahrhundertelange Erfahrung von Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Europa, speziell im 19. und 20. Jahrhundert, speziell natürlich der nazideutsche Völkermord, auch den Zionismus geprägt hat. Und zwar, so wie ich es verstanden habe, in zwei Richtungen. Einmal in die Richtung, vor dem Hintergrund der europäischen Verfolgungserfahrung, alle Nichtjuden verfolgen Juden immer und überall, was ja nun gerade für den sogenannten Orient nicht unbedingt zutrifft. Aber es wurde von zionistischen Vordenkern eben übertragen auf die Situation dort, und die Palästinenser mussten dann eben irgendwie auch in dem Sinne die Feinde sein, die potenziell Judenverfolger sind. Soweit habe ich mich verständlich gemacht. Mir geht es jetzt um diesen Begriff des Traumas auch. Ich denke, es ist ganz offensichtlich, dass der Antisemitismus und speziell die Shoah auch mit am Anfang zum Teil, aber den Zionismus stark geprägt hat, ohne Zweifel, so würde ich sagen. Für mich ist jetzt meine Frage, wie bedeutend ist in der Gegenwart, wenn man sagt, okay, diese verschiedenen Elemente, die ich da aufgezählt habe, die sind entscheidend für den Zionismus, wie wichtig ist eigentlich da noch das Trauma, wie lebendig, wenn es doch ein Fakt ist, dass selber diese israelische Politik, zionistische Politik, traumatische Erfahrungen bei den Palästinensern produziert. Ist nicht vielleicht das innere Gefühl der Stärke viel wichtiger geworden als dieses Trauma? Ist das weg? Muss aber nicht sein, ich bin neugierig. Oder ist diese Stärke auch Ausdruck noch des Traumas? Habe ich mich jetzt verständlich mit der Frage gemacht? Ich hoffe, dass ich das verstanden habe. Aber das Problem ist, dass wir dem Trauma, Zionismus, Antisemitismus, haben Sie den Begriff Antisemitismus erwähnt, also in Bezug auf der Shoah und der Ursprung des Zionismus. Ja. Also Antisemitismus im 19. Jahrhundert ist der Ursprung des Zionismus. Das ist die Bewegung für ein Herzl, auszudenken, was machen wir, wenn wir hier nicht gewünscht werden, wenn wir hier keine Chance haben, uns zu assimilieren. Das ist ja der Ursprung. Trauma der Israelis als Juden, würde ich sagen, in zweierlei Hinsicht. Herrscht in Israel keine Frage, würde ich sagen. Zum einen sind die Israelis voll traumatisiert von dem Konflikt, obwohl sie die stärkere Seite sind. Wenn man es überlegt, dass der Konflikt über so viele Jahre hinweg andauert, alle 2 bis 4 Jahre im Durchschnitt gibt es einen Krieg. Und auch wenn es keinen Krieg gibt, gibt es Kriegszustand. Die Angst ist immer da. Angst ist ein zentraler Begriff bei dem zionistischen Israel. Und diese Traumata, die entsteht durch wiederholte Kriege, wiederholte Attentaten, das ist alles traumatisiert, das Volk, keine Frage. Und dazu kommt eine zweite Ebene, ist die, was in der Geschichte geschieht, also geschah. Also die Shoah und natürlich die über die Jahre hinweg, wenn man von Verfolgungsgeschichte redet. Das heißt, diese 2 Ebenen sind ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, warum man doch von einem traumatisierten Volk sprechen darf, auch wenn er Atomwaffen besitzt. Es ist Dialektik, aber das trifft die Realität zu. So läuft das sozusagen. Und das ist diese Traumata beflügelt, also hilft dafür, dass die Israelis sich gestärkt fühlen, dass sie zu Gewalt dürfen, also greifen dürfen, zu Waffen greifen dürfen. Das heißt, es ist kein Widerspruch. Das ist eine Dialektik, die so funktioniert. Ja? Eigentlich ein Goliath, der ein Bewusstsein von David ist. Also das ist ein Problem. Aber das ist eine Erklärung dafür, dass man in den Krieg immer wieder zieht. Ja. Das ist mir auch dann noch als Antwort sehr klar geworden. Ein weiterer Bereich, der in Ihrem Buch, was ja eben immer verschiedene Ebenen miteinander verbindet, das finde ich das Spannende, von großer Bedeutung ist, ist die Frage des Verhältnisses von Zionismus und Demokratie. Ist Israel eine Demokratie? Ist ja auch eine Frage, die sehr oft diskutiert wird. Da spielt so eine Frage eine Rolle wie, wessen Staat ist Israel, teilweise auch, wo liegt Israel eigentlich? Und was ich interessant fand, wenn ich Sie jetzt verstanden habe, weisen Sie da eben auch darauf hin, unter Bezug auf verschiedene Autorinnen und Autoren, dass man eigentlich die ganze Bevölkerung, die faktisch unter israelischer Souveränität steht, alle Menschen einbeziehen muss, um diesen Demokratietest durchzuführen. Üblicherweise wird viel gesagt, Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Es hat sich jetzt ein bisschen vielleicht abgenutzt, diese Floskel. Und das wird dann bezogen auf Israel, wie es eben international anerkannt ist. Aber tatsächlich sind die Menschen in den 1967 besetzten Gebieten ja unter Souveränität. Israel ist ja zum Teil auch weit mehr als eine Besatzung, eine Kolonialisierung. Und im Grunde wird dann eben von manchen argumentiert auch, das müsste man einbeziehen für diesen Test. Sie stellen jetzt eben verschiedene Begriffe gegenüber. Da sagt es ein Autor, ein Bekannter auch, der sagt, Israel ist eine ethnische Demokratie. Ein anderer sagt eben, es ist gar keine Demokratie, eine Ethnokratie. Und wir haben halt die Situation am Rande, erwähnen Sie auch den Begriff Apartheid, das ist eben auch einige Autoren sagen. Wir haben ja jetzt diese aktuelle Umfrage in Israel, wo die Mehrheit, ich fasse das mal salopp zusammen, kann Ihnen das auch einzeln aufgliedern nach den jeweiligen Prozentzahlen. Eine Mehrheit der Befragten sagt, ja, in Israel gibt es eine Apartheid-Situation. Die einen sagen ja insgesamt, die anderen sagen nein, hier und da, ja, aber hier und da. Und unterm Strich eigentlich ist die Antwort auch, und das ist gut so. Da haben wir jetzt also unglaublich viele Begriffe. Demokratie, ethnische Demokratie, Ethnokratie, Apartheid. Helfen Sie mir da mal ein bisschen durch. Was ist Ihrer Ansicht nach das Treffende? Ja, also ich werde jetzt nicht die Wahrheit über die Verfasstheit Israels hier darlegen. Das kann ich nicht. Also ich versuche in diesem Buch auch zu erklären, dass es verschiedene Thesen und die miteinander erstmal sie darzustellen, wie das in Israel gesehen wird, wie die Wissenschaftler, Historiker, Sozialwissenschaftler und so weiter und so fort das sehen. Und es ist für mich nicht wichtig, ob Israel eine Demokratie ist oder nicht. Also die Frage der Wahrheit ist für mich unwichtig. Wichtig ist, wie Israel das sieht. Ja? Wenn Israel meint, es sei jüdisch und demokratisch, das ist die Staatsraison. Also sie verstehen sich als jüdisch und demokratischen Staat. Und ich will verstehen oder ich will versuchen, mich auseinanderzusetzen mit der Frage, was bedeutet das? Und im Laufe der Jahre haben wir, kann man es auch sehen, man hat solche Umfragen, dass die Demokratie wichtig sei für die Definition des Staates, aber noch wichtiger ist die Definition als jüdischer Staat. Ja, das ist das Entscheidende, das ist der Ausgangspunkt, daran macht man keine Kompromisse. Und Demokratie, ja, also ich neige persönlich dazu, das als Verfahrensdemokratie zu verstehen. Das ist eine Demokratie, die zwar, ich weiß nicht, wem nutzt, vielleicht kann man damit sich schmücken, aber der Bevölkerung, der Bürger hilft das nicht weiter, weil das ist eine Demokratie, die sich auch verpflichtet fühlt, immer wieder in den Kriegen zu ziehen, dann möchte ich so eine Demokratie nicht haben. Es gibt in der Politikwissenschaft so eine Theorie, die besagt, dass Demokratien gegeneinander nicht kämpfen. Also das heißt, von Demokratie aus kommt kein Krieg. Und ich behaupte, dass so eine Demokratie, die so viel Leid und die Militärbesatzung ist ein Problem für so eine Definition wie Demokratie, dann weiß ich nicht, ob ich sowas gutheißen würde. Aber ich neige auch dazu, die Definition von Ishtachel, also Ethnokratie, zu eigen zu machen, sodass er behauptet, Israel habe kein Staatsgebiet, anerkanntes Staatsgebiet. Das stimmt auch. Also das Problem von Eretz Israel, Mythos von Eretz Israel hat versucht, das zu erklären. Und das Problem des Volkes, des definiertes Volkes. Also Israel definiert seine Bevölkerung als das jüdische Volk. Also das jüdische Volk hat potenziell den Anspruch, Staatsbürger zu sein, automatisch. Währenddessen diejenigen, also die Palästinenser, kommen wir jetzt wieder zu dem Konflikt, also die Palästinenser, die in Israel oder im Lande Israel geboren sind, haben bei weitem nicht automatisch das Recht, Staatsbürger zu sein. Und das wird ja natürlich debattiert und es gibt ja verschiedene Gesetze. Also was wir hier unter Demokratie verstehen, gilt nicht für Israel, das ist ganz klar. Man redet vor einem Konflikt, es gibt Kriege und es gibt Besatzungspolitik und die Unterdrückung der Palästinenser in den besetzten Gebieten, wie das mit einer Demokratie zusammenzubringen, das ist wiederum eine Frage, die für mich ganz klar, dass Israel sehr, sehr problematisch ist. Also für Israel ist es schon problematisch, das als Demokratie zu bezeichnen. Ich glaube, im Laufe der Zeit ist es auch für die Israelis nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also vielleicht für die Linkszionisten, die wenigen, die noch geblieben sind und meinen, wir müssen doch die Demokratie aufrechtzuerhalten. Die Massen der Gesellschaft ist traumatisiert und darauf bedacht, die Definition jüdische Stadt. Also das ist ja ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, weshalb das so aussieht, wie es aussieht, aufrechtzuerhalten. Bleiben wir mal kurz bei der ganzen Demokratiefrage oder bei der, das Stichwort war gut, die Masse der Bevölkerung. Da habe ich Klärungsbedarf in zwei Begriffen, von denen ich glaube, dass sie für Ihr Buch sehr wichtig sind. Deshalb spreche ich es an. Sie arbeiten heraus an einer Stelle oder an mehreren Stellen eine Art, Sie nennen das so Elitenillegalismus, und so wie ich es verstehe, bedeutet das, dass eben die Angehörigen der politischen Elite durchaus bereit sind, auch die israelischen Gesetze für ihre Interessen zu manipulieren und ihnen also je nach Maßgabe, je nach Interessenslage es nicht unbedingt besonders wichtig ist, die unbedingt einzuhalten. Und das ist klar, das kommt auch in anderen Ländern vor, aber es ist eben hier nochmal vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, dass das Militär und Geheimdienste genau eine besondere Rolle haben, ist es nochmal was Spezielles. Sie haben einen zweiten zentralen Begriff, das ist der Zivilmilitarismus, das heißt, da geht es in die Breite. Was zivil ist, das ist die Gesellschaft. Jetzt habe ich ein bisschen Probleme mit dem, oder ich habe Klärungsbedarf, mit dem Begriff Zivilmilitarismus. Man denkt doch eigentlich auch da zivil, das ist die Gesellschaft, breit, groß, Masse. Militarismus, gerade wenn es Militarismus ist, das ist irgendwas von einer kleinen Clique oder Gruppe, die das eben verbreitet, die ihre Interessen hat, die ihre Ideologie verbreitet. Wie darf ich das verstehen, diese Spannung, diese beiden spannungsreichen Begriffe? Ja, also Zivilmilitarismus ist die Tendenz der Zivilisten, der israelischen Bevölkerung, der Zivilisten, die eigentlich auch zum großen Teil zum Militär gehen irgendwann, des militärischen Weges zu akzeptieren. Man redet von dem Konsens vor dem Krieg in Israel. Ja? Und man fragt sich, weshalb die Zivilgesellschaft immer wieder so leicht zum Krieg zu mobilisieren ist. Also wir haben es letzte Woche gesehen, also binnen 2 Stunden war das, konnte man sehen, also der Premierminister und Verteidigungsminister haben wahrscheinlich die Entscheidung getroffen, und dann binnen Stunden konnte man sehen, dass die ganzen Medien alle sprechen dafür, wie wichtig das ist, diese Operation hat man das genannt. In Israel sagt man nicht gleich Krieg, man sagt Operation, das klingt besser und das ist nicht so schlimm. Also man kann irgendwie damit umgehen, weil Operation hat bestimmte Ziele zu erreichen. Krieg klingt viel zu unüberschaubar. Und Zivilmilitarismus meine ich damit, das ist ein Begriff von einem Sozialwissenschaftler, verstorbene Baruch Kimmerlin, ganz wichtigen israelischen Sozialwissenschaftler, der schon Anfang der 90er Jahre diesen Begriff geprägt hat und dadurch unheimlich viel erklärt von uns, die versucht haben zu verstehen, weshalb ist die israelische Gesellschaft so militärisch orientiert? Warum akzeptiert die Gesellschaft den militärischen Weg? Obwohl es, wie gesagt, immer wieder kontraproduktiv ist, obwohl die Israelis traumatisiert sind von Kriegen und von Gewalt. Und durch diesen Begriff konnte man schon das erklären. Und das habe ich auch versucht in diesem Buch. Ah, danke schön. Jetzt habe ich noch eine Frage, bin aber nicht sicher, ob ich die noch loswerden soll, weil Sie wollen ja auch noch Fragen loswerden. Da ging es auch um die Kriegspolitik und um das Atomprogramm. Doch, das ist wichtig. Ja, okay. Ein weiteres Kapitel geht eben um die Israels Kriegspolitik, und da ist ja ziemlich klar, Sie haben es auch in der Zusammenfassung, die Sie gelesen haben, deutlich gemacht, inwiefern diese Kriegspolitik eben die Gesellschaft, also die jüdische Mehrheit, vielleicht zusammenschweißt. Sie gehen da in die Geschichte zurück, und das tue ich auch mal eben, aber das ist hochaktuell, der Suezkrieg von 1956, da führte eben das israelische Militär mit dem französischen und britischen Militär einen Krieg gegen das damals von Gamal Abdel Nasser regierte Ägypten, und das war, die französische Regierung hatte den Eindruck, dass das ziemlich in ihrem Interesse ist, weil sie den Eindruck hatte offenbar, dass Nasser hinter der algerischen Befreiungsbewegung FNL stünde irgendwie. Und nun stellen Sie da, also im gleichen Jahrzehnt, 1950er Jahren, begann das israelische Atomwaffenprogramm, und Sie stellen jetzt heraus, wie führende israelische Politiker eben im Grunde genommen ihre Unterstützung für Frankreich davon abhängig machten, in gewisser Weise, dass Frankreich Israel bei der Schaffung von der Atomwaffen, also der Entwicklung der Atomwaffen, unterstützte. Das ist eben hochaktuell, eben weil man nicht weiß, was noch wird mit dem einem möglichen israelischen Krieg gegen Iran. Es ist aus vielen anderen Gründen auch sehr interessant. Also Sie sagen, da beziehen sich auf einen anderen Autor, auch Sie sprechen von der Politik der atomaren Undurchsichtigkeit. Und da fällt einem ja sofort der Name Mordechai Vanunu ein, der Atomtechniker, der 1986 der Sunday Times eben ein Interview gab über die israelische Atommacht mit Fotos und so weiter. Und dafür einiges bezahlt hat, ich glaube 18 Jahre in Einzelhaft und heute auch noch nicht aus Israel rauskam, das für ihn dann eben zum größeren Gefängnis geworden ist. Günter Grass hat ihn in einem seiner neuen Gedichte eben als Helden unserer Tage gelobt. Die Liga für Menschenrechte hat Vanunu 2010 den Karl von Ossietzky-Medaille zuerkannt, konnte bis heute noch nicht verliehen werden, weil er eben nicht rauskam. Da ist jetzt für mich ein bisschen die Frage, Sie schreiben auch in den 1950er Jahren, gab es schon kritische Intellektuelle, israelische, die sagten, wir wollen hier kein Atomprogramm. Das ist eigentlich völlig unvorstellbar, weil in den letzten Jahrzehnten, also heute ist klar, Israel hat Atomwaffen, aber eben in den letzten Jahrzehnten oder so gab es immer diese Undurchsichtigkeitspolitik, aber in den 50er Jahren war eigentlich klar, wer die Zeitung lesen kann, weiß das, ja klar, da wird gerade das Atomprogramm vorbereitet. Also was hat sich da geändert, diese neuerliche Geheimniskrämerei, hat das mit dem Sicherheitsmythos zu tun, womit hat das zu tun? Ja, die Undurchsichtigkeitspolitik ist Teil dieses Zivilmilitarismus und der Ideologisierung der Sicherheit und der Entpolitisierung der Sicherheit. Also indem die Regierung, der Staat sagt, diese Bereiche Sicherheit bleibt nicht öffentlich, nicht der Öffentlichkeit zugänglich, es wird nicht diskutiert und auch innerhalb der Regierung gibt es viele, die da keine Hand haben. Also es gibt nur ganz wenige, die Entscheidungen treffen. Wie gesagt, Premierminister und Verteidigungsminister. Und das ist ein Problem, beziehungsweise ich kann das als Problem bezeichnen. Für Israel ist es eine Notwendigkeit. So verstehen Sie, dass der ganze Bereich der Sicherheit der Öffentlichkeit mehr oder weniger verschlossen bleibt. Das heißt, dass die Gesellschaft, die Gesellschaft nicht die Gelegenheit hat, im Laufe der Jahre sich mit der Problematik wirklich auseinanderzusetzen, so dass auch Alternative, andere Wege als den Militarismus oder den militärischen Weg als Teil der Sicherheitspolitik. Also eigentlich die Sicherheitspolitik bleibt ein geschlossener Bereich und die Atomwaffenpolitik erst recht. Das heißt, die Undurchsichtigkeitspolitik, was die Atomwaffen betrifft, ist nach wie vor in Israel ein Tabu. Ja? Das ist Teil dieses Systems, Teil dieser Ordnung, die das ermöglicht, über bestimmte Sachen bitteschön nicht zu reden, weil sie zu heikel sind. Nicht nur die Atomwaffen, sondern überhaupt Sicherheitspolitik, Kriege, Militärbesatzung, all das, was mit dem Schutz des Landes zu tun hat, fällt unter dem Bereich heikle oder heilige Sicherheitspolitik. Also die Sicherheitspolitik wird ideologisiert, so dass die Gesellschaft selbst eigentlich damit nicht viel zu tun hat, obwohl die Gesellschaft eigentlich das zu ertragen hat. So funktioniert das, indem dass man das zum Nicht-Thema macht. Also wenn es einen Krieg gibt, wie letzte Woche, wie das begonnen hat, letzten Mittwoch, glaube ich, kommen in der Regel Generäle zu den Medien oder zu den verschiedenen Talkshows und sie erklären die Situation in ihrer Sprache. Und fast ausschließlich Generäle sind in der Lage oder sie werden überhaupt eingeladen, um das erstmal zu erklären, weshalb es notwendig ist, das, was wir machen, und natürlich bewerten die Operation, wie wichtig das ist. Das heißt, die Gesellschaft selbst hat überhaupt keine Chance, als etwas Alternative zu bekommen. Und als Beispiel dafür, dass die für den Zivilmilitarismus ist das die Opposition, die gerade eigentlich die Chance hätte, im Wahlkampf eine Alternative für diese Politik anzubieten. Die Opposition hat fast einvernehmlich mit der Regierung und mit den Zielen des Krieges ihre Unterstützung gezeigt. Und gerade in solchen Tagen, wo der Krieg tobt, könnte man sehen, wie zivilmilitaristisch die israelische Gesellschaft ist.